Deutschlandfunk Kultur Tonart. Breite Kragen, lächerliche Dauerwellen und irgendwas glitzerte immer. Eine Kette, ein Mikro oder ein Deko-Element. Jeder erinnert sich auf seine Weise an die ZDF-Hitparade. Oft peinlich, im besten Fall unterhaltsam. Die Aneinanderreihung von reißerischen Moderationen von Dieter Thomas Heck, unterbrochen von den aktuellen Schlagern des Monats. Unbestritten allerdings ist, dass zu Hochzeiten Millionen an den Bildschirmen klebten, um von Heck in den Samstagabend geschickt zu werden. Am 18. Januar 1969, also heute vor 50 Jahren, um genau 18.50 Uhr, wurde die Hitparade zum ersten Mal im ZDF ausgestrahlt. Lars Überland erinnert sich. Hier ist Berlin, das zweite deutsche Fernsehen, präsentiert Ihnen Ausgabe Nummer 1 der Hitparade. Am Mikrofon Ihr Dieter Thomas Heck. Guten Abend. Ja, da hatten sie es zuerst noch nicht so richtig raus, den modernen Lärm mit dem altmodischen Schlager zu verbinden, weshalb der Moderator schreien musste, um gegen James Last vom Band anzukommen, was aber durchaus seinem Naturell entsprach. Dieter Thomas Heck war 31, gelernter Sänger, Radiomoderator und ehemaliger Autoverkäufer. Und in dieser Kombination war er prädestiniert für diese neue Sendung, mit der das ZDF am Samstagabend um 18.50 Uhr nach der Sportschau im Ersten die deutsche Popmusik vor der Invasion aus England und Amerika retten wollte. Ich denk an dich, wohin ich geh. 9 neue Titel, später dann 8 und danach 7 wurden in jeder Sendung vorgestellt, um gegen die 5 Siegertitel aus der letzten anzukämpfen. Die Plattenverkäufe und Musikbox-Einsätze gaben vor, woraus eine Jury im Sender die Neuvorstellungen auswählte, über die die Zuschauer dann per Postkarte abstimmen sollten. Später, ab Folge 101, gab es dann nur noch die reine Verkaufszahlen-Hitparade. Aber in der ersten Sendung reichte das vom poppigen Graham Bonney bis zum tranigen Roy Black. Und auch Manuela, Heino und Vicky Leandros traten auf. Und Leute mit Namen wie Kirsti, Bonnie St. Clair und Gabi Berger. Schon mal gehört? Der große Fisch weiß nicht am ersten Tag. Kommt er nicht heute, dann kommt er vielleicht morgen. Die Hitparade war das Gegenteil von allem, was den Eltern der Studenten und Schüler der späten 60er und frühen 70er Angst machte. Sie war deutsch, sie war nicht subversiv und sie war frei von Politik und frei von Drogen und eine Institution der Demokratie. Die Interpreten, wie Heck sie immer nannte, kamen aus dem Publikum heraus auf die Bühne. Wir sind wie ihr, sagte das. Und alles war sachlich funktionell, natürlich auch sehr preisgünstig und hatte einen grundehrlichen Werkstattcharakter. In den ersten Jahren sah das Publikum sogar den Tontechniker, der für jeden Auftritt das entsprechende Instrumentalband abfuhr. Denn zum ehrlichen Charakter gehörte auch, dass ganz was Neues die Interpreten live zu einem Halbplayback wirklich sangen. Ganz toll waren übrigens die eingeblendeten Autogrammadressen. Dort fand sich in Zeiten vor sozialen Netzwerken die größte Nähe, die ein Fan zu seinem Idol herstellen konnte. Bis Anfang der 80er fuhr die Hitparade Traumquoten ein. Bis zu 21 Millionen saßen einen Samstag im Monat vor dem Fernseher. Denn alles, was deutschpopmäßig verkaufen wollte, musste dort antanzen. Ob Jürgen Markus, Cindy und Bert oder Mary Rose, Peter Maffay, Roland Kaiser oder Marianne Rosenberg. Und selbst die neue deutsche Welle diente dieser Heck dem Schlagerpublikum an. Nena, Hubert K. oder die Spider-Murphy-Gang. Auch wenn es ihn ein ganz klein wenig irritierte, als Trio sich in seiner Sendung über seine Sendung lustig machte. Okay, dann machen wir das jetzt so. Du singst zweimal Marco und dann singen wir alle O Marco, okay? Marco, O Marco, O Marco. Ist ja toll. 1984 stieg Dieter Thomas Heck dann auf große Abendshow fürs ältere Publikum um. Melodien für Millionen oder die Quizshow Ihr Einsatz bitte. Sein erster Hitparaden-Nachfolger Viktor Worms hatte leider das Pech, über keinerlei persönliche Ausstrahlung zu verfügen, noch irgendwie international rüberzukommen. Und das war ganz schlecht in einer Zeit, in der die Jugendlichen gerade ihr neues und ureigenes Spezialkontinuum entdeckten namens MTV. Nach Worms kam Uwe Hübner, der war nett und wirkte so verbindlich wie ein Volontär, der stolz darauf war, hochwertigen Schlager zu vermarkten. Und nach 31 Jahren und 368 Folgen wurde die ZDF-Hitparade dann, weil sie wirklich niemand mehr brauchte, im Dezember 2000 eingestellt. Ja, kennen Sie die noch? Slatko und Jürgen, großer Bruder. Damit endete die ZDF-Hitparade. Lars Überland erinnerte an diese deutsche Fernsehinstitution, die vor 50 Jahren zum ersten Mal ausgestrahlt wurde.